Keine Ahnung. Es reicht vielleicht, wenn es einer vorführt, oder? Hallo und herzlich willkommen zum 82. Themenpodcast des Conancasts. Heute werden wir uns mit der Musik in der Anime-Serie Detektiv Conan beschäftigen. Also geht es heute nur um den Anime und nicht um den Manga, bei dem es ja klassischerweise keine Musik gibt. Ach so. Und bei der Musik werden wir uns auch nur mit der Hintergrundmusik beschäftigen, denn die Openings und Endings haben wir ja schon in einem separaten Conancast besprochen. Das war der Themenpodcast Nummer 41, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr weitere Informationen zu den Openings und Endings haben wollt. Heute geht es um die Musik, also die Hintergrundmusik in Detektiv Conan, und da begrüße ich an meiner Seite Bianca. Hallo auseinander. Und mit dabei ist auch unser Experte Clemens. Hallo, seid gegrüßt. Und natürlich nicht zu vergessen, unser Stargast, das ist Kevin. Guten Tag. Ja, dann beginnen wir mal mit dem Thema des heutigen Themenpodcasts. Der Name sagt's ja schon. Es geht um die Musik in Detektiv Conan. Und da haben wir uns gedacht, unterteilen wir die Musik anhand einer Episode, beginnen also am Anfang einer Episode und gehen bis zum Ende der Episode durch und schauen dann immer, was es für klassische Stücke oder ja, Musikstücke während dieser Episode gibt. Und da beginnen wir direkt mit der Einführung einer Episode. Das heißt, wenn es vorher schon eine Episode gab, also diese Episode der zweite oder dritte oder vierte, fünfte, sechste Teil einer Episode ist, gibt es ja meist eine Zusammenfassung, was in den vorigen Episoden passiert ist. Und da gibt es ja ein bestimmtes Musikstück, das dazu dann auch passt, nicht wahr? Genau, also es gibt dieses klassische harmonische, die harmonische Einführung, wie zum Beispiel... Und direkt versagt, das war der falsche Anfang. Das ist die traurige. Ich brauche die andere. Genau, ich brauche die. Ja, wie ging die nochmal? Das ist die. Oder? Yay. Das war auch die, oder? Ja, genau. Ganz genau. Die klassische Einführung in das Geschehen. Wir sehen wahrscheinlich wie immer Familie Bobby irgendwo hingehen. Genau, fahren mit dem Auto, ne? Zum Beispiel... Oder die Detective Boys sind gerade unterwegs. Oh, alles genau. Möglich. Oh, ja. Und Con und I unterhalten sich mal wieder unbeschwert. So als säße keiner neben ihnen im Auto, der irgendwie mitkriegen könnte, dass sie geschrumpft sind. Ja, aber es gibt ja noch mehr Einführungsmelodien. Manche sind noch etwas, ich sag mal, langsamer gehalten. Zum Beispiel ganz oft, wie ich meine, während dem Auto fahren. Das wäre dann, irgendwie so, Meinst du die? Nee. Genau, das ist so eine typische Detective Boys Musik. Ja, die kennt eigentlich jeder. Ja, man hat immer die Auswahl zwischen Familie Mori, Detective Boys und was noch? Und nochmal Detective Boys. Oder so, genau. Und wenn Conan, Ran und Kokoro irgendwo in einer abgeschiedenen Gegend sind und irgendwie ist ein Mord passiert und noch irgendeine gruselige Person rennt rum, dann kommt immer dieses nach einem Zweiteil. Ah ja, klar. Und dann sagt ihr, Onkel Kokoro, Ran und ich sind zusammen in die Berge gefahren. Nach Gunma, ja. Und dann kommt ja Mamura schon hervorgesprungen. Diese Musik kommt vor allen Dingen auch in der Zusammenfassung vor. Wenn er erzählt, wir waren gestern, ne? Genau. Ja, genau, das meine ich. Genau, richtig. die Zusammenfassung. Ja, also gibt ja sehr viele verschiedene Einleitungsmelodien für die Zusammenfassung. Bei den Detective Boys ist ja immer so eine schrille, manchmal hin und wieder so naive Musik. Man kann die ja schon richtig bewerten anhand der Detective Boys. Wenn die gerade überlegen, ja, wo wollen wir denn heute hin? Was machst du so? Lass uns doch mal in dieses Gruselhaus Wo gehen. gehen wir heute zelten? Genau. Ja, Anfangmelodie wäre ja noch die eine, wo ich schon genannt habe. Oder? Dann haben wir noch eine. Ich habe noch eine gefunden. Ah, Oh, und ja, dann welche? mach du, mach du, mach du. Ah, ja. Und dann geht's. Die kennen wir ja. Genau. Da sind auch meistens Kokoro und Ran unterwegs, ne? Das ist ja eine eher fröhliche Musik, die dann auch eingesetzt wird, wenn noch keiner gestorben ist, noch Ja, das ist klar. alles Genau. gut. Genau. Heile Welt. Genau, also wie wir feststellen können, ist der Anfang oftmals eher fröhlich, eine gute Stimmung herrscht, es ist quasi der ganz normale Alltag, in der Regel jedenfalls. Und dann geht es schon direkt los in die Handlung, ne? Naja, Denn zunächst kommt ja erstmal das Opening und dann auch die typische Detective Conan Melodie für die, für die Tür. für die Tür, wo dann der Episodentitel hinter versteckt Genau, ja. ist. Die ja sicherlich jeder kennen sollte. Also, den kennt jeder. Na, das ist ja gar kein Problem, sondern einfach mal in irgendeine Episode reinschauen. Die Musik ist immer gleich, da unterscheidet sich überhaupt nichts. Nur in Deutschland, da wurde es manchmal ein bisschen geschnitten, aber das ist ein anderes Thema. Und Aber immer gleich war sie ja auch nicht, oder? Die wurde ja mittlerweile auch ein wenig aufgepeppt. ach so, okay. Also, die Grundmelodie ist noch die gleiche, Ist mir gar aber nicht es gibt mittlerweile schon eine aufgefallen. neue Version davon. Habe ich dann im Laufe der Zeit gar nicht so mitbekommen, wenn sich Doch, es das. gibt schon eine zweite Version. Naja, okay. Also es gibt zwei Versionen, müsst ihr euch mal Episode Ja. 1 und die aktuelle Episode anschauen. Da wird es dann Unterschiede geben bei der Einleitung, bei der Episodentitelmusik, nenne ich sie einfach mal. Ja. Ja, und direkt danach, Clemens hat es schon angedeutet, geht es dann weiter mit der Handlung oder der Vorstellung der Charaktere. Dazu gibt es ja auch eigene Musikstücke. Übrigens, mir ist noch eine Melodie eingefallen. Wie Und so oft weiter, haben wir ne? die jetzt schon gepfiffen? Das war die, die vorhin fehlte, die ich Ja, gesucht habe. die kenne ich auch, ja. Genau, die habe ich gesucht und nicht gefunden. Tja, genau, jetzt habe ich sie gefunden. Wer sucht, der findet. So sagt man jedenfalls. Das war Rans Thema. Zum Beispiel in der Episode 33 Rans geheimnisvolles Date. Nicht Date. Die wird doch relativ häufig verwendet, oder nicht? Ja, die wird echt häufig Genau, die wird verwendet. sehr häufig. Ich glaube, Jetzt das haben wir war ganze Rans drei. Also die müsste eigentlich auch jeder kennen, wenn ihr sie nicht durch Ja. Clemens Summen erkannt habt, dann müsst ihr mal in 10 Episoden reinschauen, da wird die bestimmt irgendwo drin verwendet. Auf jeden Fall. Einfach mal bei den Episoden nicht nur auf die Handlung achten, sondern einfach mal auch auf die Musik im Hintergrund. Das ist manchmal ganz interessant, was dann da so alles abgespielt wird, auch in welchem Zusammenhang und Ja. inwiefern. Die gibt der Handlung Farbe. Ja, genauso viel Farbe haben aber auch die anderen Charaktere, finde ich. Wenn man zum Beispiel an die Polizei denkt, kommt aber auch eine ganz bestimmte Melodie. Die war früher auch etwas jazziger, ist mittlerweile ein wenig elektronischer geworden. Das wäre da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Kleiner Einwurf. Es reicht vielleicht, wenn es einer vorführt. Nee, davor, es ist doch Jetzt haben wir hier viel einen zu. Kanon, sehr schön. Ja, wir erkennen sofort wieder. Wir brauchen nur. Ja, was haltet ihr von der Melodie und ja, und so weiter? Also du sagst Migurel, das doch, oder? Ungefähr, Ja, die also Polizei, ne? allgemein die Das Polizei ist ja immer auch, dieser ja. Genau. mysteriöse Titel, wenn noch nicht ganz klar ist, was jetzt überhaupt passiert Wer der ist, Täter ist, ja. wo irgendwelche Beweise liegen. Oder so, Genau. genau. Und wenn dann Beweis gefunden wird, dann kommt ja immer dieses Leuchten über Conan sozusagen, dieses Aha, ich hab was gefunden. Düdüm. Der Blitz, ja. Ich glaube, wir reden dann doch nicht chronologisch. Das wird auch echt schwer, ne? Vor allem, wenn man gerade etwas im Kopf hat, dann möchte man es unbedingt rauslassen, bevor man es wieder vergisst. Was gibt's denn bei Charakteren für eine klassische Musik, die da gespielt Oh, wird? ich hab ein paar auf dem iPod. Ich habe zum Beispiel hier das Ai-Haibara-Thema, das ganz traurige. Warte. Das ist, wenn sie total traurig ist, wahrscheinlich wenn sie an Okay. Akemi denkt oder Ich finde, ja. das unterstreicht auch immer total ihren Charakter. Ihr irgendwie so verloren sein in der aktuellen Ja, Situation und ja, wie genau. Ai eben ist. Ich kann das irgendwie gar nicht richtig beschreiben. So ein bisschen Ja, sie ist melancholisch, richtig so alles so ein bisschen mit drin. melancholisch, ja. Das Sie ist fährt eben doch nicht der irgendwie Delf. über. Sie ist eben nicht der Delfin, den alle lieb haben. Sehr in sich gekehrt, vor allem denkt gerne zurück. Denkt ja auch gerne, ja, wenn sie nicht gäbe, dann wären alle anderen auch gar nicht in Gefahr und. Ja. Es gibt ja auch natürlich, Kaito Kid verdient natürlich für seine Episoden auch ein eigenes Thema. Klar, Das Kaito ist. Kid-Episoden. Oh, ja, genau, ja. Die haben nämlich so im Mondlicht, ist ja meistens eher nachts, wenn er zuschlägt, dann Genau. irgendwie so eine Oh, eigene ja. Atmosphäre, die man nicht nachmachen kann, glaube ich. Also es ist Wie, ja, echt ich weiß, was du meinst, ja. so Das ist elektronisch. so, genau, so Mystery. elektronisch, aber Ja. so, so wellenförmig, so stärker und leichter werdend wieder, wenn du weißt, was ich meine, so Ich irgendwie. stecke ein bisschen auf dem Schlauch, also. Nee, also ich weiß, was du meinst. Er Die. steht immer auf dem Dach und immer Ja, genau. bereitet seine Tat vor. Ladies Mr. and and Gentlemen Gentlemen. und wumm. Und so, Alle stehen bereit, die ganze dam. Polizei, und das hat dann irgendwie so eine Atmosphäre, aber keine so eindeutig erkennbare Melodie, Bisschen. die man sofort im Kopf hat. Bisschen mystisch, oder wie? Ja. Ja, sie ist Bisschen mystisch, so bisschen. hell, so dam, dam, irgendwie so. Immer Ah so in ja. ganz langen, welligen Zügen. Der Meister Detektiv. Nein, Meister Taifu Dieb, ja. Tifo! 1412. Die Musik ist einfach so wie ein Show-Act, also getreu seiner Darstellung. Er ist einfach der Mittelpunkt und dazu gehört die Einflüsse der Nacht, die der neugierigen Zuschauer, die seiner exzellenten Künste, Zauberkünste und das Ganze soll dann durch diese Musik dargestellt werden, ne? Wie so ein Show-Act. Ah, jetzt, ja. So Ja, okay. mystischer, ne? Ja. Stimmt, Kaito Kid hat ja immer seinen eigenen Stil, der auch dann in der Musik niedergelegt wird. Ja. Genauso wie auch bei der Organisation, wo es dann auch meist düsterer zugeht, wo alles unbekannt ist. Ja, auch so schnell und so. Irgendwie so. Alles ist schnell und düster, ja. Immer so, als müsste Conan jetzt irgendwas unternehmen, als wäre er verloren, als. Irgendwie so, ja. Genau, immer wenn es die Organisation betrifft, so sieht Conan oftmals so sehr schockiert aus, ne? Als Ja. wäre er in der Situation völlig perplex, hilflos, wie du sagst, ne? Und dann irgendwie muss er dann herausfinden, wie. Und diese Atmosphäre, die erzeugt wird, die überträgt sich natürlich direkt auch auf den Zuschauer, der dann weiß, oh, das sind ganz gefährliche, wenn hier Conan ganz, Immer ja, so, schockiert ist. dann kommt die Tür. Komm. Nochmal Werbung. Nächste Episode, dann gibt es wieder die Zusammenfassung, die wir ja schon besprochen hatten. Ja. Aber kennt ihr diese langsame Musik bei der Organisation, diese unaufhaltsame Gefahr, die immer näher kommt und immer. Ich glaube, die wollte ich gerade nachmachen. Das ist die, Aber. ne? Oh ja, mach mal, Ja. Kevin. Ich höre die nämlich gerade. Ich hab's nicht geschafft. Das ist, glaube ich, die ist schwer nachzumachen. Das ist nämlich Irgendwie so, keine also ich bin Melodie. so ein bisschen so dilin, dilin, dilin, Ja. dilin, dilin, dilin, irgendwie so. Drilling. Ja, Philipp, du hast raus. Das ist nicht einfach, das zu summen, ja. Nee, echt nicht einfach. Ich fühle mich auch an den deutschen Soundtrack von Tolko erinnert. Da ist ja auch so ein Soundtrack mit den Männern in Schwarz Oh drauf. Das geht ja auch ja. in so eine ähnliche Richtung. Also was mir noch bekannt ist, ist die Musik, die zwischen Shinichi und Ran immer gespielt wird. Ich habe sie gerade nicht im Kopf. Are you Aizumu? Ja, Darf ich genau, die jetzt ja meinte sagen. bestimmt. Auf jeden Fall dieses Verliebte, Ja, dieses. ja, ja, Dö, ja. Shinichi, du fehlst mir so. Ja, ich weiß sogar. dö, dö. Genau, dieses, was immer so Ran, ich sag dir jetzt, wer ich bin. Ach nee, doch nicht. Entschuldigung. Oh Mann. Oh, eine Leiche. Ja, dieses traurig-melancholische. Und dann gibt's noch das, das finden ganz viele so schön, das, wo Conan Ran im Restaurant zurücklässt. Ach ja. Und ihr dann klar macht, ja, tut mir leid, Shinichi ist mal wieder weg. Dieses und dann irgendwann, nachdem das Intro kam, singt irgendeine Stimme. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Das wird sehr oft in den Kinofilmen verwendet. Stimmt. Kommt mir sehr bekannt vor. Sehr populär. Das ist dann wieder so ein, ja, sehr emotionaler Moment, genau. Besonderes Ereignis. So ein Höhepunkt allem, quasi im Film. Ja, vor allem ist die Melodie auch so, ja, so drückend, so mächtig, so... Genau, so pompös, sie nimmt einen quasi mit. Genau, ja. Pompös, ja. Die rüttelt einen so wach. Wenn man mal eingeschlafen ist während des Kinofilms, zack, ist man wieder wach. Ist jemand schon mal eingeschlafen während einem Conan-Film? Also die Bomben müssen eigentlich immer zwischendurch einen aufwecken. Die Bomben. Wo wir gerade bei den Kinofilmen sind, da gibt es auch immer die Intro-Musik direkt am Anfang, die natürlich jeder kennt aus jedem Kinofilm. Und die ist immer anders. Ah ja. Ja, die wird... Ja, immer angepasst an den Film. Genau. Ich dachte mir eigentlich nur, das ist eigentlich immer die gleiche. Ist es ja auch, das Thema. Das ist nämlich das Hauptthema, ne? Nur wird das dann immer so abgeändert, ne? Ja. Wo sich an... Das wird immer besser, immer ausgefeilter. Ja. Ich bin Shinichi Kudo. Das kommt doch auf den Film an. Ich glaube, bei dem mit dem Schiff kam das so... Immer wenn ich das höre, denke ich so gleich an... Ja, Marine, Wasser, Schiff. Und dann kommen diese riesigen 3D-Logos mit Detective Conan. Kommen eigentlich immer noch diese Fotografen vor jedem Film? Ich glaube schon, ja. Ja. Ja. In diese Zeitschrift, wo dann Shinichi auf sich zeigt, dieses berühmte Bild. Das ist ja eine Anlehnung an das erste Kapitel oder die erste Episode. Ja, ja, genau. Aber die Fotografen ist eine Erfindung aus dem Film. Das ja, ja. Das ist ja sozusagen Filler. Genau. Was? Ein Filler im Filler? Ich glaube es nicht. Shinichi macht doch die Pose, als er den ersten Fall löst, wo noch Shinichi ist. Und ich dachte immer, da fotografieren die den dann schon. Und dass sie gar nicht erfunden sind. Aber vielleicht sind sie es doch. Kann mich nicht mehr erinnern. Sein erster Fall ist ja eigentlich der im Flugzeug. Ja, genau. Aber, ja, also, aber Episode 1 ist natürlich von der ersten Folge her der erste. Ja. Ja, und interessant ist ja auch, dass es eigentlich zu ganz bestimmten Orten, also nicht nur zu Charakteren, sondern zu bestimmten Orten auch Themen gibt. Ach so? Wie zum Beispiel New York. Und die versuche ich mal darzustellen. Und so weiter geht's. Also ich das glaube, sie wieder eine sehr getragene, ruhige Melodie. Also gerade wenn die zum Beispiel im Golden Apple Theater drin sind und so die Ermittlung vor sich geht. Also die Schauspielerinnen sind außer sich in ihren... Also New York hat einfach eine ganz andere Atmosphäre als zum Beispiel der alltägliche Tag in Japan. Viel mehr, die hat noch nie auf. Cool. Genau. Werden die auch nur in den New York-Episoden verwendet und sonst nirgendwo? Nein, die werden auch woanders meines Wissens verwendet. Ah, okay. Sonst wäre es eine große Verschwendung, wenn die nur in 3 Episoden auftauchen oder 5 oder wie viele da waren. Aber ihr habt sie erkannt, oder? Oder nicht so? Mehr oder weniger, ich erinnere mich jetzt nicht an die, an... Ich auch nicht. ...das Musikstück, aber... Das sind ja auch wahrscheinlich nur, weil es 3 Höhenlagen sind. Ja, es waren so wenige Episoden, ja. Ja, und genau. Und ich meine Lieblingsepisoden eigentlich, ne? Oh, sogar Jin hat sein eigenes Thema. Du, du, du, du, du, du. Das kann man eigentlich ganz leicht nachmachen. Klingt so ähnlich wie das Organisationsthema. Ich weiß gar nicht, hat Wodka ein eigenes Thema im Itakura-Fall? Wahrscheinlich nicht. Du, du, du. Ist das nicht das, was generell bei der Organisation immer verwendet wird? Also ich finde, das ist das, was man so mit der Organisation an sich komplett verbindet. Ja, naja, dachte ich also auch so. Das klingt auch so ähnlich wie das Organisationsthema. Gin und Wodka war ja mal einiges an hunderten Kapitel die Organisation mit Wodka. Ja, genau. Die Organisation. Zwei Leute. Die Organisation Leute. In der Organisation. Ja, ja, dick und doof, ne? Wer ist dick? Wer ist jetzt doof? Nein, wer ist doof? Mal, wer ist jetzt doof und wer ist dick? Ich glaube, okay, Gin ist dick. Wodka kann man noch als einigermaßen korpulent durchgehen lassen, aber Gin ist definitiv nicht doof. Kevin, du sollst aufpassen, dass sie nicht gleich am gegenüberliegenden Gebäude von dir stehen und dich beim Pferderennen hören beobachten. Haben Glück. Wir haben kein gegenüberliegendes Gebäude. Nur Bäume. Nur Bäume. Ja, keine Sorge, ich bin 600 Yards vom anderen Gebäude und beobachte euch alle schon. Alle drei auf einmal, ja, okay. Ja, Clemens kann alles, der Schweizer. Nur gut. Wo waren wir stehen geblieben? Gibt's sonst noch was? Na, ich finde generell ist es so, dass die Musik die Charaktere genau unterstreicht. Also wirklich genial gemacht, so wie man sie aus dem Manga kennt. Wenn man dann die Anime-Episode schaut, dann weiß man genau, das ist wirklich dieser Charakter. Dass diese Musik symbolisiert diesen Charakter und ich meine, besser kann man es eigentlich kaum machen. Das ist eigentlich die Perfektion ich glaube, von Anime-Musik. Die Detective-Voice-Musik kann man doch gar nicht erwähnen, oder? Ja, wer will dich vorführen? Ja, Kevin, gerne. Ich meine die eine Schnelle. Und dann irgendwie verendet es so. Ah, warte. Irgendwie sowas, ne? Ja. Aber ich kann die echt nicht. Oh, ist das nicht eine andere? Die? Das ist eine andere. Das ist aber eine Detektiv, das ist aber auch eine Detective Boys. Auch, ja, okay. Mit so Flötenpfiffen, es gibt ja mehrere, genau. Je nachdem, ob die gerade auf einer Untersuchung sind oder gerade erst einmal anfangen, ist unterschiedlich, wann die eingesetzt werden, ne, die für die Detective Boys. Die klingen alle ähnlich. Ja, das ist ja dieser schrille Stil, der extra für diese naiven Kinder gemacht ist. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich meistens dasselbe. Dass man sie nicht ganz ernst nimmt, aber sie einfach lustig sein sollen. Ich habe übrigens noch eine Einführungsmusik, die folgendermaßen geht, nämlich gerade auch zu diesen Armgesellschaften, die es ja manchmal gibt, ne? Ich hoffe, die hatten wir nicht. Erkannt? Ansatzweise, ja. Ansatzweise, ja, dieser Beginn. Ja. Und dann geht's weiter in so in der höheren Ebene. Die wird dann immer so, wenn die gerade im Restaurant sind oder zu einer reichen Familie wie den Suzuki's eingeladen, ne? Ja, zurück zu den Detective Boys beziehungsweise zu einem anderen Charakter, wenn es einen gibt. Ein Kogoro-Thema. Na, irgendwie so, ne? Ja, das trifft glaube ich schon gut. Also, war es ein anderes? Nee, das war Kogoro. Irgendwie so, wenn er einen Fall lösen will, ja, also es war Selbstmord. Und dann kommt Ronan, oi, oi. Und dann macht er so, schon wieder ein Nachklatscher an, weil... Dieses... Also lange hört man die Melodie nicht, weil einfach schon Ronan so gereizt ist von Kogoros Dummheit. Früher gab es die häufiger dann wahrscheinlich. Ja. Oh, ich kann es gar nicht nachmachen. Auch wieder so schräg. Ja, sehr schräg. So. Ja, okay. Genau so, Clemens. Ja. Das Rock and Blues. Clemens groovt hier recht ab. Der Katsuo Ono des Conan Casts. Schön wär's. Oh, mein Mann. Ja, genau, das hat einfach wieder auch den Ziel, dass man Kogoro nicht wirklich ernst nimmt. Man denkt, ach nee, jetzt wieder so ein Versuch, der wieder voll in die Hosen geht. Aber es ist einfach Ziel, lustig zu sein, genau. Ja, ich würde mal sagen, wir schreiten voran zur Tat. Guter Wortspiel. Da ist es nämlich ne, so, dass dann meistens ein Mord stattfindet oder wie auch immer. Und wie wir auch vorhin angesprochen haben, die Polizei natürlich erstmal eingeführt wird mit ihrer eigenen Melodie. Das Opfer ist bla bla bla Takahashi, 37 Jahre alt, gibt es Beweise und so weiter und so fort. Ach, Herr Maurice, Sie sind auch hier. Nein, nicht Genau. schon Genau. wieder der. Und von der Melodie, die ich vorhin angesprochen habe, gibt es auch mittlerweile eine neuere. Die ist etwas schneller. Das ist quasi, wenn, also auch, die kommt einmal während der Tat oder halt, wenn die Polizei eintrifft, aber auch, wenn Colin, ja, es wäre schon eher die Ermittlung eigentlich, wenn Colin dann mit den Detective Boys rumstreunert, auch die schnellere Variante. Dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem. Ja, genau. Genau. Ja. Also langsam ist eher Polizei und schnell ist eher Conan und Detective Boys Ermittlung. Naja. Passt zur Denkleistung der Charaktere, außer bei Detective Boys, ja. Ja, Conan klingt etwas schneller, Ich weiß gar nicht, wie es bei verschiedenen Charakteren ist, beispielsweise bei Heiji oder Okiya oder Akai. Na, wobei das auch eher in die Organisation dann am Ende geht. Oder FBI. Naja. ja, manche Charaktere werden wahrscheinlich dann wieder zusammengefasst, zum Beispiel die aus Osaka, ne, haben dann ihre eigene Einführungsmelodie. Ich weiß nicht, also mir sind die nicht unbedingt geläufig, aber es kann durchaus sein, dass es welche gibt. Aber es sind eben nicht alle haben ihre eigenen so klar identifizierbaren Melodien. Es gibt noch Verfolgungsjagdmelodien. Zum Beispiel dieses. Ah, ja, klar. Mit seinem Solarskateboard, ne? Ja, genau. Stimmt, zum Beispiel, wenn die falschen Entführer folgen mit auf dem Solarskateboard, wo Ayumi im Kofferraum ist. War Uralte Folge. auch eine der zwei Manga-basierten Folgen, die es nur gab, wo das Solarskateboard Ja. eingesetzt wurde. Der andere Fall war ja das, wo sich Yui und Kansuke, die beiden aus Nagano, die beiden Polizisten sich verkleidet hatten und dann. Oh ja, wo sie dann von den beiden flüchten wollen, oder wie? Genau, ja. Aha. War, genau, weil sie die Schusslöcher sehen Ja. in dem Auto. Oh ja, hätte ich mir auch Gedanken gemacht. Ich meine, ein bisschen Reparatur schadet nie, aber Einschusslöcher, puh. Naja. Ja, also wie wir feststellen können, es gibt eben die ganz normalen Mordfälle, in denen sich die Polizei zum Beispiel in einem Raum aufhält und da eben diese klassische Meguré-Polizeimusik abgespielt wird. Dann gibt es aber Situationen, wo vielleicht die Detective Boys alleine in so einem Haus in dem Urwald sind und dann irgendwelche mysteriösen Personen sie beobachten oder wie auch immer. Oder vielleicht sieht gerade Täter ausspionieren. Es gibt tatsächlich Fälle, wo eben trotz Detective Boys, gerade weil es Kinder sind, sie so gruselig sind. Viele Zuschauer sind oder waren Kinder, ne? Und da fühlt man dann eben auch mit. Diese Täter, die sind gefährlich, die haben Angst, die Kinder. Zum Beispiel in verlassenen Schlössern oder unterirdischen Höhlen, wie auch immer. Und da kommt es dann eben zu dieser, ich nenne sie mal Tätermusik. Wir kennen ja alle den Täter, die mysteriöse Schattenfigur. Diese Schattengestalt, deren Identität nicht entlarvt wurde. Und die hat dann auch immer so ihre eigenen mystischen Klänge. Sehr gruselig, muss man sagen. Oder der böse Bibliothekar. Oh ja. Der Oh. mit seinem Skelettgesicht. Klasse. Mit dem Fahrstuhl, wo dann, ne, die Leiche lag. Ja, oder die alte Frau aus dem Schloss, die eigentlich keine alte Frau ist, sondern nur mehrere OPs hinter sich hat. Mehrere, Die ja. war gruselig. Genau, und die reißen dann immer ihre Münder auf und ihre Augen. Da fragt man sich, dann hat man natürlich, haben die Kinder auch richtig viel Angst, ne? Und darin gibt es dann immer bei diesen gruseligen Episoden dann eben entsprechend diese gruselige Musik, die vor allem durch böse Chöre ausgedrückt wird, wie zum Beispiel. Oh. Ne, und so weiter. Oder diese ganz hellen Stimmen. Kennt ihr die? Nee, was? Die kann ich an der Stelle aufgrund der Höhe nicht nachmachen, aber diese ganz hellen Stimmen. Klingt schon Ich weiß, was er gespenstisch. meint, ja. Ja. Das klingt wie die Geisterhaus-Episode. Die Geisterhaus-Episode. Oh, da gibt es einige gruselige Sachen. Genau. Also wir sind ja bei der Tat gewesen, ne? Da haben wir vorgestellt, nochmal der Unterschied also zwischen den normalen Mordfällen, denen sich die Polizei aufhält, und dann gibt es diese Detective Boys Fälle, in denen, ne, diese gruselige Situation hervorkommt. Es gibt aber bestimmt noch einen Fall, also eine Besonderheit, in denen be bestimmte Melodie vorkommt. Organisationsfälle. Zum Beispiel die Tat. Was wäre da die Tat? Ja gut, wir haben die Organisation schon eine Melodie angesprochen, zum Beispiel, ne? Ja, ich meine halt nur, dass halt die Tat wäre ja dann. Also die Organisation wollte ja zum Beispiel schon Politiker umbringen. Die Taten sind zwar nicht, Shigehiko no Mugichi oder so. weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Ja, ich weiß, den Kronleuchtertypen. Wenn man so sagen will, ja. Oder du meinst den Nee, mit NTP meine Verteidigungsminister. ich. Ja, Mit EDP, genau. NTP. Genau. Den an der Toria-Brücke oder im Viertel. Genau. Wenn uns nicht einfällt, springen wir einfach zur Ermittlung. Gut, dann machen wir weiter mit der Ermittlung. Da gibt es ja auch wieder einige Soundtracks. Nicht wahr, Clemens? Genau, also die Ermittlung kann sich unterschiedlich herausstellen. Also wir haben ja diese Action-Szenen, wie wir auch vorhin mal eine angesprochen haben, wo dann zum Beispiel eine Verfolgungsjagd der Fall ist, wenn ein Täter wegrennt oder einer gesucht wird, wenn Conan zu seinen Werkzeugen greifen muss, also wo es dynamisch einhergeht. Da kommen natürlich hier schön der Bass, die Drums, vielleicht nochmal ein paar nette Gitarren, E-Gitarren und so, und dann geht das Ganze richtig los. Oder aber die Ermittlung läuft kühl ab, das heißt, man sucht nach Beweisen eben, und da gibt es dann wieder ja, zu der Polizei, zu den Polizeithemen dann auch noch Ermittlungsthemen, die man so kennt. Ich weiß nicht, vielleicht fällt euch eine ein noch. Ansonsten gibt es eben noch eine Reihe an Action-Themen, die besonders natürlich man aus den Filmen kennt, wo ja Action an der Tagesordnung ist. Wo dann Conan ziemlich viel laufen muss und wie auch immer alles machen muss. Ja, also Ermitteln wäre ja zum einen die schnelle Polizeimelodie, wie ich gesagt habe. Dann die langsame. Dann Yamamura hat ja eine eigene Ermittlungsmelodie. Echt? Hat er? Cool. Also ja, immer wenn er kommt, dann wird hier immer die Melodie eingespielt und er Wahrscheinlich ein ermittelt, ja. bisschen Immer dümmlicher mehr oder wahrscheinlich, weniger. oder? Ja. Hast du die... Ne, nein, nein, nein. Also, ich meine, viele Menschen ermitteln ja nicht mehr Detektiv Conan. Naja, einige versuchen zu ermitteln, andere... Ja, aber. Bekomme ich eine eigene Melodie? Ich weiß gar nicht. Genau, also es gibt hier diese bekannte Melodie zur Ermittlung, wo dann vielleicht Conan gerade dabei ist, einen Beweis zu schnüffeln. Und zwar den Täter vor Augen hat, nur ihm fehlt das entscheidende Puzzleteil, um ihn endlich zu überführen. Und da kommt dann eben dieses, ja, immer näher rückende Ziel, das er anstrebt, wirklich den Täter zu finden. Ich versuche es mal ein bisschen zu skizzieren, was hiermit gemeint ist. Nämlich bam, bam, bam. Und dann kommen diese oben, diese Flöte. Dulim, dulim. Die ist echt schwer So in nachzumachen, sehr etwa, oder? schnell. Ja, genau. Und dann geht's immer noch weiter. Bam, bam, bam, drülim, drülim. Und dann ändert sich Ja. das weiter, wird's höher und es geht immer weiter. Düm, Und am Ende kommt dieses auflösende Düm, Düm, wie du Kevin schon sagst. düm. Das heißt nämlich, jetzt habe ich ihn. Das ist er. Und ich weiß, wie ich es beweisen kann. Und dann ist ein Kapitel abgeschlossen, nämlich der Teil der Ermittlung. Weil dann geht es über zur Überführung. Und die, wie wir schon vorher sagten, zum Beispiel der narkoleptische Anfall, Kogomori, hat meistens dann diese Aufgabe der Überführung, wird ihm Ja. zugeteilt von Conan, ne? Wo dann der Täter damit konfrontiert wird und die ganze anwesende Gesellschaft, wer ist es? Das heißt, Conan über seinen Narkosechronometer, nee Quatsch, über seinen Stimmentransposer, will da immer heraus, erzählt er dann die ganze Zeit. Ja, so und so war die Tat. Nun ja, er befand sich zu dem Zeitpunkt in dem Bereich und so weiter. Und dann kommt er erst am Ende dazu, ja, wer ist es denn nun? Sie waren es nicht. Oder, also ist es der? Nein, er ist es auch Ja, nicht. genau. Genau. Und dann gibt es auch mehrere, und die sind meistens eher so langsam, sehr strukturiert. Also damit sie nicht zu sehr ablenken von dem Gesagten, aber es dennoch unterschreiben. Also es ist so und fertig. Und Und dann ist quasi das Statement des Ermittlers. Und dann wird eben der Täter konfrontiert. Tja, also dann wird dieser quasi die Tathandlung wird rekapituliert, rezitiert von Conan, ne? Er weiß genau, wie es ist. Und dann kommt eben diese Musik. Davon gibt es auch mehrere, also es ist nicht nur eine. Und die sind auch nicht so einfach nachzumachen, weil sie eben keine klassische Melodie sind, sondern eben, ja, strukturiert, haben Reihenfolge ihre Linie. Vielleicht möchte Stimmt. jemand eine versuchen nachzumachen. Vielleicht, damit der Zuhörer irgendwas erkennen kann. Meinst du jetzt das Dö dieses Dö Dö Dö Dö, dö, Dö dö, Dö dö, Dö dö, dö, dö, Das ist eine dö. coole Melodie. Ich verstehe gerade nichts, aber ja, Und dann sehr gibt es cool. noch diese ganz schräge, gibt es noch so eine, die ist echt schwer nachzumachen. So eine richtig, Leon, bam. Das war Super Mario. Da sind Ach wir auf was. der falschen Spur. Habt ihr es überhaupt herausgefunden, Ich oder? hab's nicht verstanden. Es ist echt schwer, weil ich habe hier nur, ich kann hier nur ein Instrument nachmachen. Ja, mit der Hörer vielleicht, ne? Der Hörer vielleicht. Vielleicht hört ihr euch die Ja. Stelle dreimal an, dann versteht ihr vielleicht, was wir meinen. Genau, Ja, das wäre immer aber gut. jedes Mal. Jede Melodie dreimal anhören, puh. Ja, auf jeden Fall bei der Überführung ist es ja so, nachdem diese vonstatten geht, also nachdem Conan alles klipp und klar dargestellt hat durch die Musik, kommt er dann immer, nicht durch die Musik, aber diese unterstreicht es nochmal, kommt er dann eben da zu dem Punkt, dass der Täter dann eben sich zu erkennen gibt, sagt, ja, ich war's, und dann kommt die Geschichte des Täters, weil nicht alle Hintergründe kann Conan wissen, aber die meisten werden dann bestätigt, die Conan schon schlussfolgert. Also dann erzählt er nochmal, ja, ich war so traurig, ich hatte eine schwere Zeit, nachdem sie verstorben ist, und dieser elende Typ, er hat es gewagt, mich zu beleidigen, und so in etwa. Und dann kommt diese vielleicht auch so ein trauriger Moment, weil der Täter kommt ja in seine Gedanken. Er zieht sich zurück in seine Welt. Er rekapituliert nochmal, was eigentlich vorgefallen ist. Warum das Ganze? Und die Kinder müssen ja den Grund auch verstehen, also das Motiv. Und das ist meistens dann zumindest in den Anime-Episoden, in den Filler-Episoden sehr platt, das Motiv. Und einfach zu verstehen, auch wenn es manchmal sehr an Grenzen zur Realität, also daran stößt. Ja, mir fällt zum Beispiel einfach nur ein, wenn so ein Täter es total bereut, weil der irgendwie die Hintergründe für die Tat nicht gewusst hat oder irgendwas ein großes Missverständnis war und dann fällt der besten Freundin auf einmal ein, ach, so blöd war die andere doch nicht, ich hätte sie mal nicht umbringen sollen. Ja, aber Und das dann war kommt doch dann immer auch dieses das, dö, dö, aber vor allen Dingen gesummt und sehr kommen dann die, traurig. genau, die Summer, da kommen diese Männersummer. Ja, genau, die, ja. Genau. Genial. Clemens sollte direkt einsteigen. Ja, das passt wirklich Ja, perfekt. also ich bewerbe mich an dieser Stelle an Katsuo Ono. Kannst du ohne und brauch noch jemanden? Gerne, ich bin immer bereit. Wenn Katsuo Ono irgendwann nicht mehr sein sollte, was wir natürlich nicht hoffen. Clemens macht das. Genau, dann melde ich mich dann hin und wieder mal, wenn der nächste Podcast zur Themenmusik vorbeikommt, ne? Das hier ist, glaube Ansteht. ich, Ja, das ist auch gut, was Bianca gerade hatte. Das ist auch sehr passend, wenn der Täter bereut und wenn alle sehr eine traurige Stimme. ja. Die Saxophonmusik von Genau. Bakugan Iru. Ich wollte es doch nicht. Zum Beispiel diese Szene, wo eine sehr traurige, wo die eine Schwester die jüngere umbringt, weil sie ihr alles nachgemacht hat. Die Yoko-Fans. Die Yoko-Fans, genau, wo der Blutfleck auf diesem Yoko-Emblem drauf ist. Das war der Beweis. Tja. Und dann kommt dann wieder so ein klassischer Gerechtigkeitsspruch. Sie können diese Tat nicht mit dem, sie können das nicht mit einem Verbrechen beseitigen. Ja, Und dann die Brillen spiegeln sich alle in den nachdenklichen Posen. im Sonnenuntergang. Zum Beispiel, also noch romantisch, aber nicht jeder Fall ist eben so romantisch oder so eine Tragödie, ein Drama. Aber das sind eben diese Momente. Manche Täter bereuen es auch gar nicht. Wobei, ich glaube, da Die gibt es lachen nicht so dann. viel im Die Kopf. Mehrzahl, oder nicht? Hier zum Beispiel die aus dem Mord in New York. Die lacht einfach diabolisch vor sich hin. Ich dachte immer, davon gibt es eigentlich gar nicht so viele. Also viele bereuen das und es kommt am Ende raus, dass es unnötig war, weil sonst würden vielleicht bestimmt irgendwelche Zuschauer darauf kommen, hey, ja, du kannst Leute loswerden, indem du sie umbringst. Und deshalb. Ja, genau. Manche akzeptieren auch einfach ihre Tat, lachen vor sich hin und dann werden sie plötzlich doch ganz traurig beim Abführen, weil sie erkannt haben, wie, ja. Wie unnötig das war. Ja, und bestimmte Stellen werden dann auch noch mit der Mundharmonika. Es gibt sogar ein Lied, das eben mit der Mundharmonika gespielt wird, die Melodie. Das ist dann nochmal extra melancholisch. Leider weiß ich nicht genau, wie das nochmal ging. Ist das nicht auch eine von den Hauptmelodien? Mit der Mundharmonika. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich kenne eins mit Mundharmonika. Ja, also, wie wir auch vorhin nochmal erwähnt hatten, klassisch ist eben gerade diese Jazzklänge, die wir haben, gerade zu Beginn der Serie. Dazu zählen dann, kommen dann sehr oft E-Gitarren vor, Trompeten, also ganz viele Blasinstrumente, Saxophon ganz klassisch hervorzuheben und am Hintergrund immer der Bass. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Genau. Also dann ganz am Ende mal. Und im Hintergrund immer dieses Bum, Bum, Bum, Bum, Bum. Ganz entscheidend. Und dann gibt es eben bestimmte Stellen, die dann traurig sind. Das sind dann meistens Soli. Also dann kommt so ein Gitarren-Solo, traurig, dann wird das so gezupft. Du, du, du, du, du. Und so weiter. Aber es kann eine normale Gitarre oder eine E-Gitarre sein. Aber meistens ist es So immer normal. so ein Down, dum dum Tio. dum dum Genau. Down. Ja. Und dieses Gesumme, also dieses Herumjammern, das Geheule kommt dann eben für diese traurigen Momente, ne? Also diese Stimmen. Oder eben diese ganz mysteriösen, schockierenden Einflüsse, also erschreckenden Momente durch diesen Gruselchor. Der Gruselchor, Herr. Ja, genau. Also die kommen dann immer bei diesen, dann diese mystischen Klänge, also dieses diese Klingeln da, Triangel oder was auch immer. Und die Flöten können auch manchmal zu Gruselmomenten vorkommen. Aber eben auch zu ganz normalen Momenten. Also, ja. Ganz wichtig, ein ganz wichtiges Instrument ist, ich weiß nicht, ob euch das fällt euch auf jeden Fall auf, wenn man näher hinhört, oder auch nicht näher hinhört, die elektrische Orgel, die findet so oft gerade zu Beginn immer Verwendung. Also es ist nicht eben ein klassisches Klavier, sondern eher zu Beginn, gerade in diesen Jazzmomenten, eher diese elektrische Orgel, die dann immer das Ende einer Episode auch einläutet, wenn am Ende nur man dieses einen Ton hört, und zwar die elektrische Orgel. Das kann man nicht nachmachen, aber ich hoffe, ihr wisst, oder die Zuhörer schauen noch mal rein, dann wissen die, was gemeint ist. Weil die elektrische Orgel, die spielt überall ziemlich oft mit, muss man sagen. Auch heutzutage in etwas moderneren Episoden. Ja, und dann gibt es dann eben diese Mundharmonika auch hin und wieder mal, oder auch Streicher, ne? Die kommen dann auch zu besonderen Anlässen dann vor, wenn etwas Besonderes nochmal hervorgehoben wird. Ja, und das wäre es eigentlich auch erstmal groben Zügen. Dann gibt es auch manchmal noch das Klavier, das auch hier nur wieder mal hervorkommt, aber nicht unbedingt so dominierend ist, muss man sagen. Das Tasteninstrument ist vorwiegend dann eher so die elektrische Orgel oder eben Keyboard, Synthesizer und sowas, womit man etwas mehr anfangen kann von der Klangfarbe, von der Tonspielerei und so weiter. Ja, wie sieht es denn bei euch aus mit dem Wandel von ganz Anfang früher, also 1996, die Episoden dann über die Jahrhunderte? 94, oder? So, ah Ja, ne, genau, der Anime, 96, ja. ja. Anime, ja, Genau. Anime, hey, Anime. Über die Jahrhundertwende und dann kam ja nach der Jahrhundertwende der Wermutfall, also zunächst auch Pitakura 1999 und 2000, dann Jahrtausendwende sogar. Jahrtausendwende, genau. Jahrhundertwende, ja. Millennium. Und dann eben nach Wermut, dann eben die 400er, also die ganzen Showdown zwischen Red and Black und dann Clash of Red and Black, genau. Und dann eben weiter zu den 500ern, über bis 600ern London und dann jetzt 700er. Da ändert sich doch hin und wieder auch mal was. Und man hört immer wieder so neue Melodien, die sich einprägen, je öfter man auch mal die neuen hört. Gibt es auch hin und wieder mal neue Melodien, die sich nicht unbedingt eingeprägt haben, weil die meisten in Deutschland natürlich RTL-Zuschauer sind. Ja, also ganz allgemein würde ich mal sagen, finde ich zwar gut, dass sich Cazzo Ono der Entwicklung der Musik quasi anpasst, sie auch selber entwickelt, also er entwickelt seine eigene Musik weiter, aber ja, als klassischer RTL 2-Zuschauer bis Folge 333 kennt man vor allem die Jazz-Varianten und die habe ich natürlich immer noch am allerliebsten. Auch wenn ich neuere Melodien kenne und teilweise auch sehr mag, gegen die alten Lieder keine Chance. Wäre so meine Einschätzung. Okay, ich finde, dass diese starken Instrumente wie diese Saxophone eben mehr im Gedächtnis bleiben und je nachdem auch ein bisschen mehr Emotionen auslösen, wenn es spannender ist oder eben auch trauriger. Ich finde das auch sehr schwer zu bewerten, was denn jetzt besser oder schlechter ist. Ja, Denn früher war das mehr das war so, eben so. dass diese Episoden auch sehr gequetscht waren. Wurden ja also Handlungen, die heutzutage in zwei Episoden unterteilt werden, noch in eine Episode gepackt. Und von daher war die Musik natürlich auch eine ganz andere und viel kompakter. Heutzutage hat man da ein paar mehr Möglichkeiten. Und naja, die Musikstile unterscheiden sich natürlich schon. Ich weiß gar nicht, was ich da genau besser finde. Also ich finde, jedes hat seinen persönlichen oder eigenen Touch. Und Das definitiv, ja. ja, also ich finde es beides recht gut. Mich persönlich stört nur das Fehlen der damaligen Härte, also diese Klarheit durch eben diese Jazz-Instrumente, die man auch, wie er sagt, eindeutig wahrnehmen konnte und nicht dieses elektronische hier abgeänderte und so weiter, diese Spielerei. Gerade in Organisationsfällen oder so. Die Farbgebung ist auch anders, die spielt auch mit, natürlich, wie das Ganze animiert ist. Es ist nicht mehr, finde ich, in einigen Episoden stört mich das schon, dass es nicht mehr das ist, was es einmal war. Klar, es gibt neuere Melodien, neuere elektronische Klänge, die finde ich gut. Also gibt es einige wirklich schöne Sachen, die sollen auch nicht fehlen. Aber das Alte vermisse ich dann, gibt es ein paar so Sachen, die ich dann doch bei den früheren schon vermisse. Die wurden zwar auch teilweise abgeändert, ne? Dann hat dann einfach nochmal den moderneren angeglichen, dem neuen Stil. Aber irgendwas fehlt mir da, muss Geht ich das ehrlich nicht zugeben. mit dem Wandel der Episoden an sich einher, dass die Episoden früher oder die Fälle früher viel härter waren und heutzutage mehr so weich, mehr Detective Lascher, Boys ja. Fälle, mehr nicht mehr so harte Fälle mit Drogen, dies, Nicht so das brutal, ja. Die waren früher oder wirklich Mord und rau. Totschlag, sondern ja, heutzutage ist es mehr so für Softer, ja. Kinder. Die Farben sind einfach viel zu bunt. Irgendwie, da fehlt der Ich finde, Gelb-Braun-Stich. da passt aber auch diese Musik, die heutige Musik, exakt rein in dieses weichere, in Ah, dieses so finde ich weichere auch, Detective ja. Conan. Das ist einfach weicher, weil es mehr Anime-Originale gibt, wo dann irgendwie ständig die Detective Boys vorkommen. Ja, das vielleicht gar nicht mal so unbedingt. Aber das mit den Taten an sich stimmt schon. Also früher war das ja sehr brutal. Episode 1 kennt jeder noch. Da kommt man einfach Oh mal ab. ja, der Klassiker. Episode 1, Also, was war das denn noch? der Wahnsinn. Und das würde ja heute nie wieder vorkommen. Nie wieder. Ähnliche Episode war die Mumie im Wald, ne? Also, Oh hallo. ja. Das ist ja, puh. Mein lieber Mann, also, das gibt's heute auch nicht mehr. Und da passt die härtere, die buntere Musik, die kräftigere auch, mehr rein, tatsächlich, ja. Hätte ich jetzt so gar nicht den Gedankengang gehabt. Ja, guter Einwand, Philipp, ja. Und heute ist es eher so, ja, ich hab halt ein bisschen hier, und dann war er schon tot, ja, eine Tablette rein oder ein Kuchenstück essen, ja, und dann, ne, Ja, also. isst mir eine Suppe und dann ist sie zu scharf und Die haben ja ja, sogar mal nee, das es ist alte BO-Thema irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen verändert, rausgelassen, was viele vermisst haben. Das ist sogar in einem der Mystery Train-Fälle wieder drin gewesen, in einer der Folgen. also genau, das möchte ich auch betonen. Das Mystery, Krimi-Mystery, diese Hintergrundmusik, finde ich, ist am schönsten, finde ich einfach. Es gibt auch schöne, es gibt, klar, sind auch sehr, sehr schöne Romantikstücke dabei, aber man kennt Conan zunächst als Krimi. Und deswegen finde ich auch diese Mystery-Dinge da einfach klasse, und diese dürfen, sollen auch wirklich schön gut dargestellt sein. Und wenn die dann einfach abgestumpft sind und nicht so wie damals hervorkommen, klar, man hat sich das eingeprägt im Kopf und das ist dann subjektiv natürlich alles bewertet. Aber worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht. Ich habe es hervorgehoben. Genau, Mystery ist ganz wichtig, wie du es gerade auch angesprochen hast. Und da möchte ich dann auch wirklich ja, zufriedengestellt werden in den neuen Episoden. Genau, also Anime und sowas, ich vermisse auch nicht unbedingt rollende Köpfe oder sonst was, literweise Blut, das Ich vermisse schon. ich nicht. Ja, ich habe nichts dagegen, aber ich vermisse es nicht vordergründig. Und genau, und deswegen wäre mir der Teil der Musik schon am wichtigsten. Also, dass man da wieder vielleicht mal Anknüpfungspunkte setzt und einfach vielleicht ein bisschen modern mit etwas, ja, veraltetem, vielleicht mit ein bisschen wieder mehr Jazz oder klaren Instrumenten, also nicht dieses elektronische, vermischt. Vielleicht gibt es da eine Lösung, die Kazuo Ono, Le Maestro, für uns hat. Ja. Was ich noch sagen will, ist, dass Kazuo Ono jede x-beliebige Band locker zieht, die in den Auf Openings und Endings jeden! singt. Auch Garnet Crow und Maikuraki. Ja gut, Ja, man muss natürlich sagen, man kann nicht da alles vergleichen, weil das ja Gesang ist. Und ich bin persönlich derjenige, der gerne Liederstücke ohne Gesang da hört. Und deswegen Und die kann man schlecht Instrumentalversion, vergleichen. was ist damit? Ja, Garnet Crow hatte ein paar gute Sachen dabei, muss man sagen. Garnet Für Crow gut. ist perfekt. Aber die gibt's ja eh So. nicht mehr. Von daher schenken wir uns den Vergleich, Philipp. Gut, dann beende ich diesen Podcast an dieser Stelle auch. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, was die Hintergrundmusik bei Detektiv Conan angeht. Wir waren großes Gesumme, Gemurmel. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, um welche Musikstücke es ging. Ansonsten gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir verbessern können. Gerne auch Rückmeldungen, Kritik, Anmerkungen, alles Mögliche in die Kommentare. Freuen wir uns sehr drüber. Ich verweise gerne noch auf den 41. Conancast, wie am Anfang schon. Da ging es um die Openings und Endings. Ihr könnt euch gerne noch die anderen Podcasts alle anhören. Die gibt es natürlich auch auf iTunes. Dort sind wir als Conancast zu finden. Fange ich mal anders an bei den Verweisen hier am Ende. Wir haben ein Conan-Wiki, conanwiki.org, ein Conan-Forum, conanforum.org, Conan-News, conannews.org, ganz einfach. Da hört ihr ja gerade den Podcast. Genau. Oder eben per Oder bei iTunes. iTunes. Oder auf Genau. anderen Seiten, wo unsere Podcasts auch veröffentlicht werden. Dann haben wir noch einen Twitter-Account, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews und Jawohl. auf youtube.com, Slash ja, Conan slash conannews. Ich war jetzt gerade durch das Org verwirrt. Nun gut, das waren die Verweise. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Man hört sich. Und die Hintergrundmusik. Okay, wer macht 3 zu 1? Du. In welchem Tempo machen wir das überhaupt? Ja, indem du das so vorgibst mit deinem 3 zu 1. Oder Ja, 2, 3, okay. 4. Stimmt. Wir wollen ja im Takt, wir wollen ja im Takt bleiben, ne? Ohne 2, 3, 4, ne? Also, puh. Oder links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Drei, zwei, eins, los. Genau. Warum kriegen wir das nicht hin im Chor, Leute? Next Conan Cars Conan. Hint. Gib nichts. Rot, Akai.